Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Du, Lilly, diesen Samstag ist wieder Flohmarkt. Wollen wir auch etwas verkaufen? Prima Idee, Johanna. Ich habe sehr viele alte Sachen, die wir verkaufen können. Altes Spielzeug und auch sehr viele alte Bücher, die ich nicht mehr brauche. Ich habe viele alte Jeans. Ich glaube, dass viele Leute gern Jeans kaufen, gerade alte Jeans. Klar, ich habe auch welche zu Hause, die ich nicht mehr trage. Und für das Spielzeug und die Bücher bekommen wir ja sowieso nicht so viel Geld. Also dann, bis Samstag. Ende von Teil 3.